Ihr habt wieder alles richtig gemacht, denn ihr habt eingeschaltet im lauschigsten aller Museums-Podcast beim Museum Bug mit Martha und Jörg und mir, Matthias. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen heute das, was wir am besten können, und zwar kommunizieren und trinken. Atmosphäre. Nee, das war das falsche Getränk. Ich brauche das Radler. Du brauchst das Große. Genau, damit ich die mehreren Kilo Gnocchi runterspülen kann, die wir gerade im Kombrink hatten. Prost, die waren cheers. Super lecker. Herrlich. Cheers da draußen auch. Ja, das wird heute eine Folge, ich sag's euch. Genau, ich kann noch nicht absehen, wie kommunikativ es wird, aber Kommunikation ist das Thema. Die Gnocchi hindern uns so ein bisschen an der Kommunikation. Ja. Jetzt wollte ich ja so eine Überleitung machen, die wird von Gnocchi blockiert. Genau, ich wollte nämlich sagen, wir kommunizieren ganz viel, zumindest zu dritt, und ihr könnt so ein bisschen mitkommunizieren, denn wir waren auch im Museum für Kommunikation in Berlin. Ja, das stimmt. MFK. Da gibt's ja drei von in Deutschland, ne? Genau. Aber da vielleicht später zu. Eigentlich müssen wir jetzt später zu kommen, weil wir müssen ja erstmal jetzt über den ganzen anderen Kladderadatsch, der sich irgendwie angesammelt hat, und das müssen wir jetzt erstmal alles abarbeiten. Ja, ich habe hier eine Liste. So, dann nehmen wir uns jetzt mal ein Stündchen Zeit und dann geht's jetzt los. Also. Genau. Nee, was ich sagen wollte, also was ich noch zu sagen hätte, wäre nämlich, wir haben jetzt Kapitelmarken in unserem Podcast. Das heißt, wenn ihr uns auf unserer Webseite hört, wie es ja anscheinend 60% von euch tun. Ja, also Matthias sagt, das ist nicht richtig. Also ihr müsst irgendwas komisch machen, wenn Matthias sagt, das ist nicht richtig. Ja, ihr wisst, eigentlich ist Podcast dieses Ding mit dem Abonnieren. Das heißt, ihr müsst nicht zu uns kommen, wir kommen zu euch in den Podcast-Player eurer Wahl. Das heißt, ihr könnt uns auch abonnieren, irgendwie bei Apple Podcasts zum Beispiel. Ja, bei Apple Podcasts. Genau, also 60% hören uns über unsere Webseite. Also muss man mal in den Browser und dann hat man sich vielleicht einen Bookmark also so gesetzt. Und klingt, egal, ich lass uns das einfach nicht. Jeder ist so sein eigenes Podcast-Menschlein, ne? Ist alles gut. Was ich eigentlich sagen wollte, wir haben jetzt Kapitelmarken, das heißt, es gibt meistens immer drei oder vier. Und das ist auch nicht wahnsinnig differenziert, aber hilft euch vielleicht, wenn ihr jetzt einfach nur die Besprechung des Museums hören wollt oder ganz ans Ende spulen wollt, wo Matthias sich immer über unsere Webseitenadresse und den Newsletter, glaube ich, war es, ne, und das Archiv ergeht. Wenn ihr das am liebsten Newsletter hört, dann könnt ihr da direkt jetzt hinspringen. Genau. Ja. Das ist nämlich der beste Teil. Genau. Total cool, ne? Und dann wollte ich, ich habe hier so eine kleine Liste, und ihr guckt mich irgendwie so an, als wäre ich irgendwie. Ich bin einfach freaked out. Gespannt, was so drauf ist. Okay, da steht noch jede Menge drauf. Also ich wollte mal nochmal eine Empfehlung und ganz herzlichen Dank an die Userinnen und User des Sendegate-Forums abgeben. Weil Sendegate. Das verlinken wir. Punkt net, glaube ich. Ne, wir verlinken das. Also da kann man sich irgendwie hinwenden, und da sind ganz viele Podcasterinnen und Podcaster unterwegs zu allen möglichen Themen, die irgendwie mit Podcast zu tun haben, seien sie komplett technischer Natur oder, keine Ahnung, zu fragen, wie kann ich meinen Podcast vermarkten oder was auch immer. Und da bin ich so oft, und ich glaube, Martha, du auch, ne? Ja. So oft hatte ich Probleme. Und bin dann dahin und mir wurde immer. Allen euren Problemen könnt ihr zu kommen. Also wenn ihr so partnerschaftliche Probleme habt, oder wenn ihr nicht wisst, was für Schuhe ihr morgens anziehen sollt, dann schreibt ins Forum, die helfen euch immer. Genau, oder hier auch Stichwort Alkoholismus im Podcast. Das kann man sofort hin. Meine Frau und ich haben einen Podcast und es läuft nicht mehr so. Früher war es ganz anders. Oder was ziehe ich an zu meinem letzten Podcast? Genau. Da kann ich auch super helfen. Genau. Nein, aber da wollte ich nochmal irgendwie Danke sagen, beziehungsweise auch irgendwie das empfehlen. Also falls ihr auch irgendwo in der Podcast-Welt unterwegs seid und ihr Hilfe braucht, surft mal dahin, und die sind echt super da, die Jungs und Mädels. Diese Liste, das ist ein Zauberwerk. Die sieht echt lang aus. Genau. Leute, springt schon mal zunächst. Genau. Ihr könnt auch jetzt zum nächsten Kapitel springen. Das ist dann direkt die Besprechung. Nee, es kommt noch. Ist auch egal. Auf jeden Fall. Wir genau. kennen unsere eigene Struktur nicht mehr. Ich hatte mir noch, ne, jetzt so ab, so die, was Nachrichten anbelangt. Nachrichten aus der Museumswelt, ne? Dumm, die dumm, die dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm. Das waren sie schon. Okay, was ist der nächste Punkt? Da gibt es auch immer diese Vibraphon-Einlagen. Nee, nicht Vibraphon, ihr wisst, was ich meine. Ja, okay, ja, gut. Bei mir ja. ist heute alles. Ja. Entweder Vibraphon oder okay. Swingerclub. Das war heute schon sehr anzüglich im Vorfeld. Ja. Ja, wir haben uns heute auf irgendwie so eine ganz seltsame Art und Weise eingegroovt. Ne? Und Jörg hat auch heute voll das Geschlechterproblem. Das können wir auch nachher drüber noch sprechen. Ja. Aber jetzt nochmal zur Liste. Genau. Da gebe ich den Ball mal vielleicht wieder zurück an den Matthias. Bist du ganz flach. Im flachen Ball. Weil das hast du nämlich heute getwittert. Es ging nämlich um die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Und dieses Gutachten, was die ja selber anscheinend in Auftrag gegeben haben, wie es mit dieser Stiftung weitergehen soll. Unser ist ja unser alter Freund, der Preußische Kulturbesitz. Und wir haben ja oftmals schon, waren ja in Museen von denen. Und ich würde mal sagen, unterm Strich haben wir immer so gesagt, ja, viel Potenzial, aber da kann man sicherlich noch was machen. Und die, ja, das ist jetzt so ein großer Dampfer. Ne? Was ist da passiert? Also es gab wohl eine Studie, die 2018 in Auftrag gegeben wurde, oder eine Untersuchung von unserer guten Freundin Monika Grütters. Ja. Shoutout Monika. Die Moni. Moni. genau, und die hat mal untersuchen lassen, ob denn diese Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der größte Arbeitgeber im Bereich Kultur in ganz Deutschland tatsächlich, ob der denn so funktioniert, wie er gedacht ist eigentlich. Das sind irgendwie, weiß ich, wie viele 14 Museen oder keine Ahnung was, die ganzen Tanker auf der Museumsinsel, die großen Museen, dann irgendwie noch Bibliotheken und irgendwelche Forschungsinstitute und was weiß ich was dabei. Ja. Und diese Studie ist jetzt zu dem Ergebnis gekommen, dass, also das Wort, das gefallen ist, ist dysfunktional. Ja, es stimmt. Was irgendwie, ich finde, also aus meiner Sicht von außen, ich arbeite nicht für die SPK, aber man hat das Gefühl, dass wenig überraschend eigentlich bei der Größe der Häuser, bei der gleichzeitig sinkenden Zahl an Besucherinnen und Besucher irgendwie und auch die, wenn man sich anschaut, was sie dann für Objekte haben, hochkarätige Sachen, nichts damit machen irgendwie und also ganz viele Probleme und die diese Forschungsstudiengruppe schlägt jetzt vor, das Ganze aufzulösen in 4 Unterstiftungen, einmal die staatlichen Museen zu Berlin und dann eben Bibliothek und was dann noch so gibt. Ja. Aus meiner Warte raus ergibt das Sinn, aber ich bin gespannt, was das jetzt wird, ob der Herr Patzinger da mitspielt. Also vielleicht wäre es ja auch mal ganz cool, wenn dieses Gutachten, wenn man da mal drin lesen könnte, ne? Weil bisher ist es ja nur sozusagen die investigative journalistische Tätigkeit der Zeit, denen dieses Gutachten zugespielt worden ist oder so ähnlich. Interessiert mich auch und ich würde auch eine der Stiftungen übernehmen. Also, Ach so, ja. Wir sind jetzt so dritt. Also ich bewerbe mich jetzt schon mal. Also eine Stiftung hätten wir noch ab. Ihr könnt euch jetzt melden. Wir ziehen dann ein Hölzchen, wer was kriegt. Ja. Nee, ich nehme die Museumsinsel. Ja. Nee, Stiftungsmuseumsinsel. Du bist doch der Archivtyp, oder? Dachte ich. Was? Wo lebst du denn? Nee, ich will den ganzen Museumsinsel-Fame, ist doch klar. Ja. Aber ich finde das, ich fand das total spannend, weil ich da letztens tatsächlich gerade drüber nachgedacht habe, Hashtag SPK zerschlagen, wo ich dann auch dachte, so viele, so große Museen, ob das überhaupt, also allein ohne, dass ich jetzt da irgendwie selbst eine Untersuchung angestellt hätte, aber allein vom drüber nachdenken her, denkt man sich, das kann eigentlich gar nicht funktionieren mit so zentralen Abteilungen dann auch für Bildung und Kommunikation und so. Ja. Ich meine, wenn man sich vergleicht dazu irgendwie in England oder in den Niederlanden die Häuser anschaut, die eine ähnliche Größe haben, die bilden jeweils eigene Marken irgendwie und haben da nicht so einen riesen Überbau. Ja, die haben auch viel mehr Säulen. Säulen, ja. Dran, die Häuser. Und davor. Ja. Soll. Ah. So, ja. Genau, das führt mich auch schon zum letzten Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte. Hast du noch viel mehr aufgeschrieben? Nee, warte mal. Ja, ich habe mir auch noch was. Ja, noch einen vorletzten haben. Ja, ja. Der ist dann unser letzter. Aber habt ihr denn jetzt noch, habt ihr euch, jetzt holt doch mal eure Listen raus, bitte. Du hast doch zwei Stichpunkte von mir, aber das ist schon zur Ausstellung. Ja, aber das ist ja zur Ausstellung. Ja. Nee, vorher habe ich ja nie was zu sagen. Nee, was denn? Kann ich so, Werbung was? Für mich selbst machen? Nee, das machst du nicht. Ah ja. Dann nicht. Nee, aber eine kann, eigene Kapitelmarke. Es kann ja noch sein, dass irgendwie was, ich meine, es ist jetzt ein Monat her, dass wir, also ich habe mir das aufgeschrieben während des Monats. Mehr ist bei mir auch nicht passiert. Mehr habe ich von dem Museumsbusiness auch nicht mitbekommen. Bei euch ist auch nichts vorgefallen. Nee. Nee. Nee. Gut, kommen wir also jetzt zu Teil 1.b. Klammer zu. Paragraph. Nämlich das Ding ist nämlich, Matthias sucht einen Job. Ja? Und wir wollen jetzt Matthias mal kurz ein bisschen anpreisen, hatte ich mir gedacht. Und ich weiß, Matthias, du redest immer gerne über dich und und kommt schon super charmant rüber jetzt gerade. Du redest immer sehr gerne über dich und postest viele Selfies von dir, aber vielleicht hatte ich mir überlegt, Martha, wollen wir nicht mal kurz einen Job übernehmen und Matthias? Über Matthias reden? Ultimative ja, weil letztendlich, das kann man ja schon mal sagen, wir haben jetzt bestimmt 40 Jahre lang zusammen im selben Büro zugebracht und da haben wir jetzt schon so ein bisschen Matthias auch mal kennengelernt, von einer anderen Seite auch. Genau, genau. Also, er kann schon mal gut Kaffee kochen. Ja. Er kann gut Kaffee kochen. Damit fängt es schon mal an. Das ist das ist das Basic. Er kann auch Kaffee malen. Ja, das sogar. Das hat er bei Jörg gelernt. Er ist in die Lehre gegangen, wie man Kaffee per Hand malt. Das hast du gut hingekriegt. Und darüber hinaus siehst du natürlich verdammt gut aus. Das ist für Museumsjobs, nach denen Matthias ja primär vor allen Dingen auch schaut. Es muss nicht nur ein Museum sein, es kann, sollte aber schon. Ne? Da fühlt er sich halt zu Hause, da ist er wie ein Fisch im Wasser quasi. genau, und darüber hinaus ist kann Matthias auch total gut verkaufen, würde ich sagen. Also wenn man wenn man mit Matthias spricht und er will einen von irgendwas überzeugen, dann überzeugt er einen davon. Ja. Das ist ganz wahnsinnig. Mhm. Genau, und natürlich ist er darüber hinaus auch ein unglaublicher Experte, was die Vermittlung in Museen anbelangt. Das muss man natürlich auch sagen. Ne? Diesen riesen Komplex an Bildung in Museen, da ist Matthias halt zu Hause. Ja, hat er Matthias, quasi erfunden. Ja, aber Matthias ist ja auch noch dazu noch so eine Wundertüte. Also er kann ja nicht nur Bildung, er kann ja auch Social Media. Oh, ja. Ne, da das ist er ja, das ganze ist ja seine, Digitale sowieso. Das ist ja voll seine Heimat. Das ganze Digitale. Ja. Und noch viel, viel mehr. Also der kann ja Kommunikation und der kann auch Verantwortung übernehmen. Ja. Und der kann aber auch mal in den richtigen Momenten still sein. Das auch. Natürlich ist er auch der beste Kollege, den man sich vorstellen kann. Also wenn ihr wirklich einen netten Kollegen haben wollt, dann... Ja, reach out to Matze. Ja. Und dann ist natürlich auch noch. Ja. Was? Also ist ein netter Kollege. Nee, ich muss. Jetzt kommt wieder was Anzügliches. Ja, so ein ganz netter Kollege. Nee, total. Er kann eigentlich in jeder Abteilung kann er eigentlich eingesetzt werden. Ja? Kann nicht nur, sondern auch. Und er ist so eine, wie nennt man das? Eierlegende Wollmilchsau. Eine Hansdampf in allen Gassen. Ja, ja, genau. So, und jetzt haben wir eigentlich, man kann noch so viel über Matthias sagen. Also wenn er sich bei euch bewirbt, ihr seht da irgendwo die Briefpost und da steht Matthias, liebe Museen, ne, ihr macht das ja alles noch über Papier. und da steht Matthias Stier drauf, dann dann wisst ihr, dann könnt ihr den ganzen anderen Kram einfach wegwerfen und dann ladet dann nun mal den Matthias ein. Aber jetzt, wie das bei jedem Bewerbungsgespräch ist, jetzt übergeben wir auch mal wieder Matthias das Wort, den hatten wir jetzt gerade geknebelt ein bisschen. Matthias, sag doch mal, was du nicht so gut kannst. Ich dachte, wo liegen denn deine Schwächen eigentlich? Meine Schwächen? Ja, ich bin ich engagiere mich zu sehr, ich bin zu arbeitsam. Genau. Ja. Nee, was ich auch gut kann, ist ein bisschen rot werden, das könnt ihr gerade nicht sehen. Ach so. Das liegt aber vielleicht auch in der Beleuchtung. Ja. Der ist ja schon rot. Ja. Ja. Gut, das war die Museumberg Jobbörse. Aber die gibt es nur für ganz ausgewählte. Oh, ganz ausgewählte Personen, ja. Personen, ja, also Persönlichkeiten. Ja. Das da. Oder halt für Geld. Genau. Aber dann ganz schön. Ja. Ja. Also das muss man schon sagen. Das schon, ja. Genau. Ich bin ganz wählerisch. Dann fällt mir noch ein, die eine Sache mit, gibt es noch Anmerkungen zur letzten Folge? Da waren wir ja. Wo waren wir denn? Im, hast du das schon wieder vergessen? Tatsächlich, ich wusste. Bei dem in the Old Museum. Beim Griechen, wir waren beim Griechen. Griechen, hast du nicht noch den Uso-Geschmack im Mund? Habe ich mal erzählt, ich bin hier irgendwie bei so einem Griechen vorbeigeradelt, es gibt ja diverse Griechen in Berlin auch. Und da stand dann so irgendwie authentische griechische Küche, bla bla bla, kein Gyros, Ausrufezeichen. Das fand ich sehr sympathisch irgendwie. Das sollte man vielleicht auch mal vor das alte Museum, so ein ganz großes Schild, kein Gyros. Ja. Ja. Habt ihr das mitbekommen mit diesem Banner, mit diesem Plakat, was da am alten Museum? Nee. Was hängt da? Da hängt jetzt so ein Plakat für gegen Rassismus. Was? Ja. Und so Gedöns, ja. Ach doch, ja, das habe ich auf Twitter gesehen. Ja. Ich dachte, das wären. Du hast die Griechen aufgehängt. Genau, da steht, auf Latein steht das da drauf. Oder altgriechisch. Ach so, ich dachte, das wäre eine Fotomontage gewesen. Nee, angeblich hängt das. Gut, ich habe es jetzt nicht überprüft. Ne? Was mit, wenn es im Internet ist, wird es wohl stimmen. Ja. Was stand da noch drauf? Wir sind gegen Homophobie oder. Ja, so diverses. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf. Wir sind gegen diverses. Nee, das ist ja weniger. Jetzt. Wir sind gegen diverse Probleme. Genau. Ah, okay. Genau, das fand ich, finde das ganz gut irgendwie, wenn so Häuser da irgendwie ein Zeichen setzen. Es war halt nur irgendwie, es war halt so ein Plakat, also da hätte halt sonst was draufstehen können. Das war nicht kein Regenbogen und nichts, also ja. Da hätte auch oft draufstehen können, Ausstellungseröffnung nächsten Dienstag oder so. Also deswegen werden es wahrscheinlich auch die wenigsten gelesen haben. Ja. Ich meine, es war zwar riesig, aber hatte halt irgendwie keine eye-catchy Color. Nee, irgendwie, ich finde ja bei so, wenn man so Sachen macht, ist es, glaube ich, immer gut, sich auch an irgendwas dran zu hängen, also an irgendwelche Organisationen, die das schon machen, ja. Irgendwie, damit man auch gemeinsam das irgendwie kommuniziert. Ja, sowas wie die Regenbogenfahnen, so genau. Einen Monat lang oder so, ne, war das doch ja, mal so. So alle zusammen, alle gemeinsam. Echt? Ja. Museen haben sich zusammengeschlossen? Nee, nicht Museen, Institutionen allgemein. Also. Nee. Es gibt ja auch, ist doch immer so um CSD rum, oder nicht, dachte ich. Kann sein. Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Genau, wie es auch Black History Month und sowas gibt. Also ich finde es immer gut, gemeinsam irgendwie Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ja. Ja, das machen wir jetzt auch, ne? Erzeugen gemeinsam Aufmerksamkeit, Podcast-Aufmerksamkeit nämlich. gut. Schon bei der nächsten Kapitelmarke. Ja, also ihr habt nichts mehr zum alten Museum zu sagen. Das ist vorbei. Nee, habe ich mich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Nee, das kümmere ich basiert mich. Immer auf deiner Idee. Ja, es basiert auf meiner Idee. Und für mich ist das dann immer so weit weg. Ich müsste das sofort danach sagen, so am nächsten Tag, ja, weißt du? Weil ich schlafe dann noch eine Nacht drüber und denke, oh Gott, was habe ich. Oder ich höre es mir nochmal an, was ich gesagt habe, und dann denke ich, oh Gott. Ja. Aber ja. Man könnte schon noch einen Bogen schlagen, weil natürlich in Jörg brodelte das Thema weiterhin über die Instabilität des Gesichts. Ich bin mal echt gespannt, wie du das jetzt gleich irgendwie darstellst, weil, na egal. Also, ich bin ja da, wie es war. Ja, wie es sich für dich dargestellt hat. Nee, du kamst rein und meinte, wieso sind denn hier nur Männer? Und nee, noch besser war, du hast gesagt, der Roboter, der hat rote Lippen, das ist eine Frau. Ich so, hallo? Ja. Erlaube dem Roboter doch auch mal eine Instabilität seines Geschlechts, dass er rote Lippen haben kann. Auch wenn er männlich, also, weiblich, also divers ist. Instabilität der geschlechtlichen sexuellen Identität. Martha bezieht sich da gerade auf diesen einen Text, den wir im Alten Museum gelesen hatten, ne, mit dieser unglücklichen Formulierung. Mhm. Ja. Ja, aber so, jetzt habe ich da schon wieder mal so ein bisschen sachlich runtergekriegt. Genau, jetzt können wir uns unterhalten. Genau. Wenn ihr euch fragt, um was geht's hier eigentlich? Ja, genau. Das ist der Podcast, in dem wir drei in Museen gehen und danach trinken und drüber sprechen. Und diesmal über das Museum für Kommunikation. Da waren wir nämlich heute. Und das Erste, was man da trifft, sind tatsächlich Roboter mit Masken. Und wir waren auch mit Masken nämlich unterwegs. Also vielleicht können wir da erstmal drüber sprechen, weil wir haben uns überlegt, wo gehen wir denn jetzt eigentlich hin? Welche Museen sind denn schon offen? Wir wollen eigentlich ein anderes Museum gehen. Eigentlich kann man ja, konnte man früher, also früher, ne, konnte man ja immer so, meistens so dienstags bis sonntags ins Museum gehen. Ja. Die Zeiten sind vorbei, Leute. Ja. Ihr müsst immer vorher gucken, hat das Museum offen? Ja. Da sind wir so ein bisschen auf den Leim gegangen, müsst weil wir nicht genau geguckt haben. Vorher euch sagen? Aber ich finde, wir können auch sagen, wo wir eigentlich hin wollen. Nee, können wir nicht, weil wir ja nochmal hingehen wollen. Okay, dann sage ich halt, weil wir der Geheimniskrämer im Podcast sind, dass wir in ein Museum wollten, das so ein bisschen abseits war. Und auf jeden Fall, wir wollten da halt hin und wir dachten, was stand da? Ah, Museum wieder geöffnet. Ja. Und dachten wir, alles cool, stellt sich raus. Es ist zwar wieder offen, aber leider nur Samstag und Sonntags. Und dann haben wir das irgendwie müssen wir schnell, flexibel wie wir sind, haben wir das ganz blitzschnell umdisponiert. Ja, es gibt ja noch so ein paar andere Museen. Genau, sind wir ins Kommunikationsmuseum gegangen. Ja. Ne? Und das ist beheimatet an der Leipziger Straße, fährt man nicht, ist unweit vom Potsdamer Platz eigentlich. Ja, da könnt ihr schön vorher ins Alexa, nee, nicht ins Alexa, wie heißt das, in die Mall of Berlin gehen. The Mall of Berlin. Schön ein bisschen shoppen, ne? Ja. Und dann noch ein bisschen Kultur. Genau, und dann kommt man da rein, also und bevor man, die Roboter wurden jetzt gerade schon angekündigt, bevor man da überhaupt rein, mussten wir natürlich erstmal unsere Hände desinfizieren und das war wie so ein das war wie so ein, weiß ich nicht, Prüfvorrichtung. Genau. Genau, aber quasi mit der, mit der fünffachen Sprühdosis. Also man war eigentlich von oben bis unten desinfiziert. Genau, Ganzkörperdesinfektion. Ja, genau. Und dann steht man eigentlich im Shop schon direkt. Ja, und dann kriegt man nämlich an der Kasse kriegt man so einen Schniepel. Nee, du musst das anders. Das ist ein hochwertiges Device, möchte ich sagen. Ja. Man kriegt ein Device. Ein kleines, naja, man ein kleines sieht erstmal patronenartiges nicht aus wie ein Device. Genau. Es ist ein Stöppel. Stöppel. Was ist der Unterschied zwischen Stöppel und Schniepel? Nee, das ist so ein Schnupsi. Das ist regional gefärbt. Da müsst ihr gucken, je nachdem, wo ihr herkommt, da heißt das anders. Genau. Knorzen, wie auch immer. Ja, weil was hat es mit dem Ding auf sich? Weil natürlich jetzt in Corona-Zeiten die Thema Schmierinfektion, die Medienstation und überall da, wo man drauf toucht, darf man nicht mehr mit dem Finger drauf. Dann hat man jetzt diesen Schnupsi bekommen. Fingerersatz. Den Fingerersatz. Dieses Fingerelement. genau, und mit denen konnte man dann Medienstationen benutzen, aber ich habe irgendwie keine Medienstation gesehen. Nee, ja, doch, direkt am Eingangsbereich gab es so ein Ding, so eine Weltkarte, und da kann man, da sind so verschiedene Druckknöpfe drauf. Ja. Und wenn man da drauf drückt, dann sagt die quasi eine Person aus dem jeweiligen Land, auf dem man, wo man auf den Knopf gedrückt hat, hallo, willkommen in Berlin oder sowas auf. Je nachdem, Finish oder was auch immer. Ja, genau. Aber bevor wir vielleicht schon so da in Medias Res gehen mit den ganzen einzelnen und so Sachen, müssen wir nochmal sagen, Museum für Kommunikation, was ist das überhaupt für ein Ding? Also voll das schöne Gebäude. Ist voll das schöne Gebäude, ne? Ist schon immer ein Museumsgebäude gewesen. Matthias, du bist ja Stadthistoriker und Architekturliebhaber. Ich glaube, irgendwie eröffnet um 1898 oder sowas. Es ist ein, ja, es ist ein eigentlich ein sehr klarer Bau, auch von außen. Ich finde das jetzt nicht super verschnörkelt. Gruppiert sich um einen großen, überdachten Innenhof. Genau. Und quasi dieser Innenhof ist auch wirklich komplett freigelassen und dann über drei Stockwerke auf den Emporen befinden sich dann die jeweiligen Ausstellungsbereiche, abgetrennt durch schöne Säulen. Genau. Und die das Museum für Kommunikation hat dann auch zwei Schwestern. Oder Brüder oder genau. Wie man es auch immer nennen möchte. Ne? Ob jetzt männlich, weiblich, da bin ich ganz unvoreingenommen. Also es gibt da noch eine Anverwandte. Ja. Genau, und zwar, also es gibt diese Stiftung Post und Telekommunikation, ja. Die irgendwie, glaube ich, von der Post und von der Telekom gesponsert wird. Fällt auch gar nicht auf in der Ausstellung. Naja, ist gelb. Ja okay. Auf jeden Fall. Von, ich glaube, von Ton und Taxis kriegen die auch noch Geld. Genau, genau. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Genau, die Taxifahrer werden alle bestochen. Die fahren dann halt alle immer vor dem Museum. Genau, und auf jeden Fall, es gibt eben noch weitere Häuser. In Nürnberg gibt es eins. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und auch noch in Frankfurt. Ja, und das grüße ich. Gut. Ich habe jetzt niemanden. Ich grüße Berlin. Grüße Berlin. Ja. Yay. So, und was ganz schön halt ist, ist, dass die wirklich auch irgendwie zusammenarbeiten. Das heißt, das können wir vielleicht da nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Es gibt dann auch Sonderausstellungen, die dann von einzelnen Häusern irgendwie kuratiert und zusammengestellt werden und dann wandern die durch die Gegend. Finde ich irgendwie ganz nett, nette Idee eigentlich. Genau. Und genau, und dann kommt man da rein und dann geht's in dem Museum für Kommunikation um die Geschichte der Kommunikation im Wandel der Zeit. Wandel der Zeit im weitesten Sinne. Ja, weil da dann zum Teil auch irgendwie mal Themen aufpoppen, wo man irgendwie erstmal so überlegen muss, hä, was hat denn das jetzt mit Kommunikation zu tun? Ja, und wir hatten, das ist ja interessant, dass irgendwie so alles Kommunikation ist, ne? Ja, das hast du jetzt da immer eingebrochen. Aber es ist ja eigentlich eigentlich wirklich ganz, also ganz viel Kommunikation. Ja. Also das Schöne ist, man kommt halt rein und diese erste Ebene, also dieser erste Kreis sozusagen, der war nicht ganz bespielbar, weil da war viel, glaube ich, mit interaktiven Stationen und so. Der ist aber sehr, sehr schön. Also der ist vor allem für Kinder. Doch, ich finde den schön. Ich bin da der ist so ein bisschen verspielt, geht er darauf. Also man. Da hat man nämlich auf dieser ersten Ebene wirklich erstmal so, was ist daran Kommunikation? Man kann durch diese Frage, was soll jetzt daran Kommunikation sein, kann man, finde ich, sich diesem Thema voll schön annähern in einer Art von, von so einer philosophischen Ebene. Also weißt du, wenn ich jetzt diesen Stempel, da ist zum Beispiel so eine Stempelmaschine. Diese Maschinen sehen alle sehr nett aus irgendwie, also so rund und die rund sind super schön gemacht. Super also schön gemacht. Super schön. Und dann konnte man da so eine Pappe reinmachen und dann konnte man so richtig große Griffe runterdrücken. Man wusste aber noch gar nicht so richtig, also da stand jetzt nicht irgendwie Stempelmaschine drauf oder so. Also man wusste nicht, was passiert jetzt, wenn ich das Papier da reinmache und den Griff runterdrücke. Ja. Und man wusste auch nicht, welcher Stempel dann da drauf kommt. Ne? Man hat dann beim ersten Mal gemerkt, aha, okay, da kommt ein Stempel raus, probiere ich ja das zweite Dings. Und dann waren das immer andere Stempel. Und jetzt könnte man natürlich sagen, was hat das mit Kommunikation zu tun? Aber genau das ist ja das Coole. Man kann sagen, aha, okay, die Stempel, das sind so Icon. Und die Icon zum Beispiel sagen mir, es war so eine Feuerflamme oder so ein Telefonzeichen oder so ein Männchen, was so aus der Tür rausrennt. Und diese Zeichen, diese Icons, die sagen mir wieder was, also die kommunizieren mit mir, da will jemand mir irgendwas mitteilen. Und ich, deswegen finde ich diese erste Ebene total schön, weil das so eine ging es um Zeichen. Ja, so eine ganz runtergebrochene Metaebene war. Oder auch eben diese Karte, ja, das war ganz nett. Ja, es gibt dann so eine Art Slotmaschine auch irgendwie noch, die man so drehen kann, wo dann so einzelne Teile einer Story oder irgendwie so erschienen sind. Irgendwie. So wie bei so einem einarmigen Banditen quasi. Genau, so ne? Begriffe, die dann da so erschienen sind. Dann gibt es auch irgendwie noch, da waren wir jetzt gar nicht, aber es gibt es da auch noch, gibt es so ein Ding mit so Flaggen, die man irgendwie hissen kann, glaube ich, und so. Also alle möglichen Sachen. Mein Problem mit dieser Einstiegsebene ist, weil irgendwie, also jetzt aus meiner Perspektive, ich komme irgendwie ins Museum und dann habe ich aber noch gar nicht Museum, sondern ich habe irgendwie so Mitmachsachen schon, habe mir aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht die Frage gestellt, was ist Kommunikation eigentlich? Also nee, aber das ist ja gerade das Schöne, dass du, dass du über sowas Niedrigschwelliges dir erstmal Gedanken machst und nicht so erstmal, du liest dann erstmal so einen Einführungstext, was ist Kommunikation? Aha. Und das ist halt so, du machst erstmal was und dann fragst du dich das. Das möchte Matthias vielleicht haben. Ich bin ja, jetzt aber schon das kriegt er ja dann in der nächsten Ebene. Also das Coole ist ja, also das Coole von diesem ganzen Aufbau, deswegen würde ich jetzt gerade mal gerne den ganzen Aufbau erstmal gucken, ist, dass man muss nicht zuerst diese Ebene machen unten. Man könnte auch, so wie wir das eigentlich auch gemacht haben, erstmal durch den Innenhof und dann sich entscheiden, gehe ich runter in die Schatzkammer oder gehe ich eben erstes, zweites, drittes. Da wäre es schon gut, wenn man irgendwie, glaube ich, das so ein bisschen chronologisch ist, das glaube ich so gedacht macht. Ja. Und man muss ja diese Ebene nicht machen, aber wenn man die macht, finde ich das schon als Einstieg gar nicht so schlecht, weil es auch eben mit dieser Gewohnheit dieser typischen Museumsgewohnheit bricht. Ich habe erstmal so einen Einführungstext und dann muss ich mich da erstmal, werde ich jetzt erstmal belehrt. Ja, das stimmt. Allerdings diese typische Gewohnheit, dass man irgendwie einen Einführungstext hat, die habe ich hinterher, kommen wir ja vielleicht gleich noch zu, auch dann wieder so rum, wieder so ein bisschen vermisst. Aber Mir ging es aber zum Beispiel auch bei den diesen Robotern, die da in diesem, es gibt zwei Roboter aktuell, die fahren in diesem großen Innenhof rum, wo wir auch, also man stößt quasi unweigerlich direkt auf die, wenn man da reinkommt. Ja. Und da ging es mir aber auch so, also die fuhren da so rum und ich denke so, aber was ist das, was ist jetzt mit denen? Also was ist los? Ich hätte mir, also ich hätte mir, glaube ich, irgendwie als Einführung die fahren halt irgendwie rum, du kannst irgendwie hingehen und irgendwas dann lesen auf Displays, die haben und so, und dann sagen die auch irgendwas. Ich hätte mir, glaube ich, so als Einführung hätte ich mir irgendwie so eine geile Medieninstallation gewünscht, wo dann irgendwie was, so, weißt du, so richtig so mit Sound. Ja, und so Raketen, die hochfliegen oder explodieren. Leute, ihr seid voll laut. Ah. Nee, Raketen, die hochfliegen und explodieren. Ja. Nein, halt mit irgendwas, was mich so ein bisschen auf dieses ganze Thema Kommunikation irgendwie so ein bisschen einstimmt. Also, wo ich erstmal Sachen sehe, die irgendwie Kommunikation. Also, irgendwie, weiß ich auch nicht. Aber du siehst doch und fühlst doch auch diese ganze Geschichte mit den ganzen Hands-on-Stationen, die da in dem Parterre in der ersten Etage sind. Ich weiß nicht. Ich bin wir haben dich nicht abgeholt. So oft dran vorbeigelaufen und irgendwie, die sprechen mich auch nicht an, weil die mir auch nicht genug erklären. Irgendwie. Aber wenn du nur nach einer Medienstation, also wir müssen das nicht weiter vertiefen, aber ich meine nur, wenn du sowas Raketen-Explosionsartiges möchtest, Medienstation, da ist die Kommunikation ja eigentlich nur von einer Seite. Es kommt auf dich was hin. Also wie beim Fernsehen oder bei jedem Bildschirm eigentlich kommt was auf dich zu. Ich glaube, ich verstehe es, Matthias. Und du hast nicht was du selber, also Kommunikation ist immer zu zwei Matthias, Seiten. Ich glaube, Matthias, wenn ich dich jetzt richtig interpretiere, dann hast du erstmal nach so einem zentralen Einstieg auch gesucht. Ne? Ja. Nach so einem, wo man mal irgendwie so gebündelt irgendwie ein fettes Ausrufezeichen hat und dann ab da geht es mit der Kommunikation los, da wird vielleicht auch was, erklärt, das möchtest du vielleicht, aber das muss vielleicht auch nicht mal sein. Einfach thematisch ein bisschen abgeholt. Wir haben das, glaube ich, als vom Besuchsablauf her ganz schlau gemacht. Wir sind nämlich zuerst nicht mal hoch in die Dauerausstellung, sondern erstmal in den Keller runter. Ja, das war eine super Idee. So, und da ist nämlich die Schatzkammer. Und da kommt man da rein, Entschuldigung, wenn ich dich unterbrechen muss, gerade mal von meinen Eindrücken sprechen. Das ist irgendwie so, als würde man irgendwie in so einem Science-Fiction-Film aus den 80er Jahren, so Alien-mäßig, in so einen dunklen Raum reingehen. Da stehen überall so Alkoven rum, wo eigentlich so Reagenz, riesige Reagenzgläser, wo dann so Aliens drin stehen. Das ist ein Eindruck irgendwie ganz merkwürdig. Ja, für mich ist das eher so wie... Ich fand das voll futuristisch, aber so eine Retro-Perspektive gesehen. Ja. Aber ich fand das als Einstieg ziemlich cool. Du fandest es voll schade, dass da keine irgendwelche in Wasser eingelegte Aliens drin waren. Ich habe jetzt gedacht, irgendwann, keine Ahnung, kommt jetzt irgendwie Sigourney Weaver vorbei und... Wir gehen mal mit dir ins Medizinhistorische Museum. Ja. Wir das alles hin. Matthias, so, wir haben dich unterbrochen. Auf jeden Fall haben wir das als Einstieg ja gemacht. Erzähl mal. Und dann sind wir also quasi da runter, du steigst halt Treppen wirklich erstmal runter. Man muss wissen, dass es da erstmal ist. Als ich das erste Mal da war, war ich da gar nicht drin. Aber da steht doch Schatzkammer. Ja, ich auch. Ja, ich habe das irgendwie ignoriert, weil ich dachte, ach, man guckt so hoch, der Raum ist so hoch und dann geht man Treppen hoch zu der Dauerstellung. Ja. Naja, und auf jeden Fall, es ist ein super dunkler Raum, aber halt auch schon aufgemacht. Du gehst durch so eine schmalere Tür irgendwie da rein in so einen, in diesen dunklen, ja, wirklich Schatzkammer. Und da drin sind eben diese Art Vitrinen in so Runden, in so Zylindern. Und die erleuchten dann auch, wenn du hingehst, dann geht da Licht an und dann wird auch noch was, dann erzählt jemand, also eine Stimme, was über dieses Objekt. Ja. Und gleichzeitig hast du aber so eine wabernde, ganz so dumpfe Musik, die in dem Raum sich bewegt. Genau, es wabert so, es ist echt kalt da und so. Ja, tatsächlich. Ja, aber das klingt jetzt so, Jörg, stell das jetzt so negativ dar. Das war wirklich super cool da. Nein, Entschuldigung, da habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ich fand das eine super geile Atmosphäre, aber mich hat es direkt irgendwie an so einen Science-Fiction-Film erinnert. Okay. Aber was ich raus wollte, ist, das hat mich in so eine Stimmung gebracht. Also, weil man läuft so leise und vorsichtig durch diesen Raum an diesen Vitrinen vorbei, die aber irgendwie, also wo wirklich so einzelne Highlight-Objekte drin sind, die blaue Mauritius und was ist ich, was da alles gibt. Ja, die blaue Mauritius. Und das bleibt einem wirklich so, also man denkt wirklich, diese Objekte werden so richtig so hervorgehoben, dass die irgendwie wichtig sind und so inszeniert. Genau, ne? Aber sind auch so unterschiedlich, also von irgendwie irgendwelchen Morse-Geschichten, dann aus der, von der Hindenburg, so leicht angebrannte Briefe, die noch da sind. Von dem Zeppelin. Genau, von dem Zeppelin. Ja. So lauter so Sachen, wo man denkt, wow, ach, das stimmt. Und das ist alles Kommunikation. Also das hat mich dann irgendwie abgeholt in dem Moment. Das ist halt dann auch nochmal wieder eine tolle Ebene. Ja. Also du hast eben diese Ebene von wegen, du willst so ein bisschen interaktiv erfahren, was Kommunikation ist. Und dann hast du diese einzelnen Objekte, die so unterschiedlich ist, dass du wirklich gar keinen Zusammenhang dazwischen hast. Also du hast jetzt keine chronologische Reihenfolge oder sowas. Nö. Und das reicht eigentlich. Also ich habe nach der Schatzkammer habe ich gedacht, wie cool, jetzt können wir nach Hause gehen. Ja, aber weil das einfach so, das war so eine tolle Zusammenfassung, eine tolle Zusammenstellung von Objekten und jedes wurde so wie so ein bisschen wie so ein heiligen Bildchen, ja. So, oh, was ist das jetzt? Also das alles war so wie so eine Erscheinung und sehr schön inszeniert, aber jetzt nicht so also nicht so wahnsinnig dramatisch, sondern einfach wirklich sehr, sehr, sehr schön gemacht. Was ich halt gut fand, war, weißt du, also du kommst halt von draußen rein, irgendwie, also du bist auf der Leipziger Straße unterwegs, viel befahrene Straße, dann kommst du in dieses Gebäude rein, super hohes Gebäude, alles groß. Und dann kommst du in diesen niedrigeren, dunkleren Raum und das hat mich erstmal in so eine Museumsstimmung gebracht. In dem Moment hatte ich erstmal Lust, mich mit diesen Sachen zu beschäftigen, weil ging es halt immer so, man kommt halt in diesen großen Eingangsbereich rein und dann stehst du plötzlich an diesen Mitmachstationen und ich denke, ich habe doch noch gar nichts gesehen, Moment, was passiert hier? Und da bin ich erstmal so ein bisschen runtergekommen. Das fand ich irgendwie gut. Ja, vielleicht muss man das als Einstieg nehmen. Da sind ja deine Erwartungen dann als Museum auch, also, oh nein, ich habe das böse Wort gesagt. Ich habe schon gezuckt gerade. Ich darf ja nicht mehr von Erwartungen sprechen. Da sind die Erwartungen von Matthias als Museumsmensch also sofort erfüllt worden, weil da ging es ja um Objekte, ne? Das war ja sozusagen die Gralsobjekte der Kommunikationsgeschichte, so wie sie das Kommunikationsmuseum halt irgendwie erzählen möchte. Ne? Ja, aber interessanterweise waren das ja auch wirklich alles die Originalen. Also das Kommunikationsmuseum erzählt ja dann in den einzelnen Etagen dann wirklich chronologisch so die Geschichte der Kommunikation und dann ist es sehr sind wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Objekte, die diese Geschichte erzählen auch, aber sehr, sehr viele Repliken. Da kommt es auch nochmal auf die Blaue Mauritius, haben wir dann auch nochmal bei den Briefmarken entdeckt. Das ist so eine Riesenabteilung nochmal mit Briefmarken und da war sie auch dabei. Da konnte man nochmal ein bisschen mehr erfahren, aber das waren dann alles Repliken. Also da unten in der Schatzkammer ist wirklich so auch das Objekt im Vordergrund als, das ist auch so ein, ich finde es auch wieder so eine Metaebene. Also, weil das Objekt ist auch ein Teil der Kommunikation, weißt du? Nicht nur meine Interaktion und sowas sind Teil der Kommunikation, sondern auch die Voll Dinge, mega. Die wir, auch dein tolles Feuerzeug, was uns jetzt schon 3 Bierflaschen aufgemacht hat, ist erzählt eine Geschichte und ist Teil der Kommunikation zwischen uns. Ey, voll echt, krass. Voll krass. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Mensch. Alles Experten hier. Die Metamater. Ja. Sorry. Nee, du hast vollkommen recht, das stimmt. Was hast du eigentlich gegen mich? Ich habe nichts gegen dich. Das ist wollen wir rausgehen? Das ist, wenn Kommunikation fehlläuft. Dann ist das hier. Genau, aber ich fand, also das fand ich schön und wirklich diese Stimmung da drin irgendwie. So, und okay, dann waren wir da irgendwie unterwegs und es war auch ganz schön, jeder stand mal vor so einer Vitrine, hat man zusammengeschaut und dann sind wir da wieder raus und sind die Treppen hoch in den ersten Stock und da fängt dann irgendwie die Dauerausstellung an. Martha, du hast gerade gesagt, so Geschichte der Kommunikation, so chronologisch und ich finde, da stolpert man so ein bisschen irgendwie rein. So, es fängt einfach irgendwie an und dann es geht um Kommunikation, das ist Ägypten und dann kommt irgendwie Schwirrholz und Didgeridoo. Stein, was hast du nochmal gedacht? War das Erste. Du hattest so einen schönen Spruch mit dem Didgeridoo. Achso, ich möchte Ihnen das Didgeridoo anbieten. Das ist nicht schlecht, den solltest du dir patentieren lassen. Den habe ich sogar schon irgendwo gesagt. In einem anderen Podcast. Anderem Rahmen, ja. Naja, es, also im Moment, es fängt ja irgendwie an, erstmal also das, was man sich vielleicht ganz klassisch unter Kommunikation, also unter mündlicher Kommunikation anbelangt, ne, so mit Stimme und Lauten und Sprache, ne, also gesprochener Sprache und sowas alles, ne? Und da wurden dann ja auch so ein paar Repliken zum Beispiel von einem Wort. Ja, oder ja, genau. Wörtliche Repliken. Nee, da war ja zum Beispiel, wie heißt sie, die Venus von Willenbach? Willenbach. Ja, genau die. Na, die Venus halt. Ja. Ne, die war da ja zum Beispiel. Und sozusagen als Objekt, das irgendwie gleichbedeutend, also dafür steht für einen Zeitraum, in dem halt irgendwie mündliche Kommunikation sich irgendwie entfaltet. So, und da hast du noch eine interessante Frage aufgeworfen, Martha. Und das ist die Notiz, die ich mir nämlich noch gemacht habe. Du hast dann, als wir davor standen und dann auch irgendwie so weiterschautest, gesagt, oh krass, das sind ja super viele Repliken hier. Ja, das stand irgendwie bei den, vielleicht ist es auch nur beim Anfang, da ist es mir halt so aufgefallen, da war halt eine Replik neben der anderen oder Reproduktion von irgendwas oder so, wo ich dann dachte, ja, ist es jetzt wirklich ein Museum, weil für mich ist es dann die, das wirklich das Objekt, was das irgendwie die Geschichte erzählt, ist es dann wichtig, dass das das Original ist, weil es dann die, diese Aura hat, dieses Original hat, ja. Oder ist es einfach nur ein Abbild, um diese Geschichte der Kommunikation zu erzählen, als würde ich irgendwie ein Buch durchblättern, wo ja dann auch ein Foto dann vielleicht nur davon ist oder so. Also, aber wieso die, ich sag's jetzt mal ein bisschen krasser, wieso denn diese Geringschätzung der Replik? Nee, ich sag nicht unbedingt, dass es dass ich das weniger schätze. Es ist für mich nur nicht, eine Replik hat für mich keinen Ort so in einer, so wie da unten in der Vitrine, ne, die wird so beleuchtet und das ist so was, ach, wo die Originale krass, drin sind. Das ist die Mauritius. Aura. Ja, irgendwie so. Genau. Und schöne Lichtsituation. Diese Repliken, die würde ich sagen, vielleicht, die illustrieren vielleicht eher. Die beschreiben ja dann so ein bisschen noch mehr. Die unterstützen. Das ist wie eine Grafik an der Wand. Die unterstützen eine Aussage, die ja, genau, irgendwie getroffen wird. Aber also ich muss sagen, mir ist das auch schon mal auf, ich war jetzt mehrfach schon im Museum für Kommunikation, mir ist das beim ersten Besuch auch irgendwie aufgefallen. Und ich kann die Argumentation irgendwie nachvollziehen, dass man sagt, es gibt eine Geschichte, eine Story, die man erzählen will, und da dienen diese Repliken quasi als Erzählmedium, aber dann stehen sie halt genauso in der Vitrine, ja, das wie die nicht Originale so auch. Ja. Und dann ist auch, hat sich für mich die Frage gestellt, okay, ich bin jetzt irgendwie ein Museum und ich sammle Dinge zur Geschichte der Kommunikation. Ja. Dann sammel Dinge zur Kommunikation und bau nicht. Ja, das also machen sie ja auch. Ja, aber ja, sie haben ja bestimmt, ich mein, auch aus der, wir reden jetzt über die Ausstellung, nicht über, klar, die Sammlung. Ne? Also, aber du, ich meine, dann kann man ja auch, was weiß ich, ist klar, dass man nicht die Venus, dass man die nicht sammeln kann, weil die woanders steht. Ja. Aber die hatten ja auch ägyptische Sachen irgendwie da und so, wo man dann sagen kann, okay, dann klopf halt irgendwie im ägyptischen Museum an und frag mal, ob ihr das als Dauerleihgabe bekommt. Ja. Also ich finde tatsächlich immer noch, ich habe immer dieses Gefühl, wenn ich ins Museum gehe, möchte ich, und ich glaube, da geht das vielen Besucherinnen so, jetzt in gesprochenen Anführungszeichen, die wollen das Original sehen. Also wie oft fragen Besucher, sind das Originale? Mhm. Und irgendwie, ich meine, man kann über dieses ganze mit Aura des Objekts und so, da kann man viel streiten. Aber irgendwie fand ich das auch ein bisschen schade. Ja, also es ist jetzt meine persönliche Meinung. Entschuldigung, ja. Ich wollte es noch unterstützen, weil ich finde es nicht schade. Ich finde es einfach nur ein bisschen, du kannst die Geschichte ja mit den Objekten erzählen, die du hast. Also wenn du eine Sammlung hast, dann erzähl doch die Geschichte mit dem, was du hast. Das meine ich nur. Ja, ja, ja. Ja, oder? Aber ja, gut, aber also ich meine, wir stecken jetzt auch nicht da drin, wie sozusagen diese Ausstellung irgendwie entstanden ist. Und irgendwie anscheinend war der Bedarf da nach irgendwie das, ne, quasi von Adam und Eva, ja, zu erzählen. Ja, sie sieht auch ein bisschen aber älter aus schon. Wisst ihr das, wie alt die ist? Was, wer? Die Dauerausstellung sieht schon ein bisschen älter aus. Genau, das kann sein, aber ich wollte mal kurz was sagen zu der Frage Replik versus Original. Also irgendwie, weiß ich nicht, ich kann mir auch ein Museum vorstellen, was komplett ohne Originale auskommt, ehrlich gesagt. Ein Replikenmuseum. Also, vielleicht mal, ja. Ja, aber vielleicht ein Beispiel. Also ne, im Sinne von, lass mich das kurz nochmal ein bisschen ausführen, weil, also ich verstehe das natürlich, das mit dem auratischen Objekt und so, ne, ist ja auch einfach, die Diskussion hat auch schon Bart, aber man kommt ja immer wieder, nochmal wieder drauf zurück. Aber immer, wenn man, es kommt halt darauf an, wie man Ausstellungen macht. Und wenn man sie irgendwie, ich komme wieder auf meine Museumssozialisation zurück, wenn man sie sehr erzählerisch macht und den Besucher, die Besucherin halt irgendwie mitnimmt und irgendwie einfängt, ja, dann ist es, glaube ich, gar nicht mehr so total notwendig, dass man irgendwie dieses Aura, dieses Originals irgendwie haben. Und dich haben sie gefangen. Was? Nö, das habe ich ja nicht gesagt. Nein, abgeschreckt nein, sogar. Nein, ich rede jetzt so ein bisschen, ich philosophiere jetzt so ein bisschen also rum über die Möglichkeit eines Museums ohne Original. Ich will, vielleicht ein ganz gutes Beispiel, also wo ich nachvollziehen kann, was du sagst. Ich habe eine Ausstellung gesehen, da ging es um Tutanchamun, das war so eine Wanderausstellung. Sehr, sehr cool. Und was die gemacht haben, ist, die haben sämtliche Sachen, die in dem Grab gefunden wurden, von ägyptischen Handwerkern heute nachbauen lassen, komplett. Es gab kein einziges Original in der Ausstellung, weil Ägypten natürlich auch nichts rausgibt. So. Ja. Und es ist eine Wanderausstellung, die dann wirklich große Hallen quasi angemietet hat und da drin das aufgebaut hat. Und da kam man dann irgendwie so rein und dann hast du erst einzelne Räume gehabt, wo das auch genauso eingeräumt war wie in den Kammern. Und dann bist du nochmal durch eine Ausstellung gegangen, konntest dir alle Objekte aufgereiht mit Erklärungen und allem möglichen nochmal anschauen. Mhm. Und das hat mich total gefesselt, also weil es hat mich richtig reingezogen, weil es auch in der Masse und so, weil man das sonst nicht sehen kann. Wie gesagt, kein einziges Original, aber da funktioniert das. Ja. Aber hier verschwimmt das dann natürlich auch, ne? Ja. Also weil nicht, mal, du kannst das nicht unterscheiden. Lass uns zum Museum für Kommunikation zurückkehren. Also ja. Also dieses Verschwimmen zwischen Replik und Original, aber auch naja, du hast es ja gerade gesagt, Martha, es geht halt irgendwie so ein bisschen chronologisch irgendwie weiter erzählt, ne? Und man hangelt sich so von Vitrine zu Vitrine zu Vitrine, weil die aber halt. Aber ich so fand das schön erzählt. Also du sagst das jetzt so, du zählst das jetzt so gelangweilt auf. Ich fand es genau richtig, also ich fand es genau richtig von der Anzahl der Objekte, wir sagen jetzt mal Objekte, ob es Repliken sind oder so, ist egal. Ja, ja, ja, ja. Und der Texte. Okay, es waren vielleicht ein bisschen viel Text und ein bisschen Grafik und auch unterschiedlichste Objekte, sodass man immer mal wieder eins gefunden hat, was man irgendwie total cool fand, wie diesen Stab, da den du mir da erklärt hast, da mit diesem so ein Lederband. Sehr so ein griechischer oder spartanischer Stab, wo man so ein Lederband drum macht und da kann man so verschlüsselte Nachrichten überbringen und sowas. Also es gab schon super spannende Dinge, über die man stolperte und es war nicht zu lange in einer Zeit, das fand ich auch wichtig. Also es war jetzt wirklich nur so schlaglichtartig Steinzeit, so Griechen, Römer, Mittelalter. Es war jetzt nicht so von Adam und Eva angefangen. Und da fand ich die Dauerausstellung schon ganz unterhaltsam, sag ich jetzt mal, weil es ist so, das waren so einzelne Inselchen, es war jetzt nicht so eine Riesenwand und da muss man sich das erst durchlesen von vorne bis hin, weil es waren so einzelne Inselchen, zu denen ja, man springen genau, konnte. Es waren so Inselchen, die einfach oftmals für mich keine Verbindung miteinander hatten. Ach so. Ich konnte mir das natürlich auch immer so zusammenreimen, sag ich jetzt mal, wenn es schwer war, weil ich natürlich extrem schlau bin. Aber also ich fand manchmal wurde man da als Besucher nicht so hingeführt. Also es lag vielleicht auch einfach daran, dass die Themen oder auch die Überschriften tatsächlich irgendwie in gefühlter 2 Meter Höhe an der Oberkante der Vitrine angebracht waren. Und man die gar nicht gesehen hat, zum Beispiel. War dein Einwand, Matthias. Ja, genau. Was ich da auch ganz spannend fand, war gerade am Anfang so die Gewichtung der Themen, fand ich irgendwie ganz spannend. Also man läuft irgendwie an so 5, 6 quergestellten Vitrinen vorbei, wo man so Einführungen bekommt und dann das fängt wirklich irgendwie in der Antike oder noch früher an und ne, dann immer von Vitrine zu Vitrine. Und plötzlich merkt man dann aber, woher die Sammlung des Hauses irgendwie stammt. Ja, ja. Dann stehst du plötzlich aber an der Wand, einer hohen Wand, die vollkommen besetzt ist mit Briefkästen. Ja, ja, das war so, kenne ich ja meine Briefkastensammlung. Genau. Also der Eindruck bis dahin von der Ausstellung war so, so hat die Kommunikation angefangen. Aber jetzt kommen wir mal zum großen Thema, jetzt nämlich Post. Ja. Jetzt kommt die Post. Ja, da ist ja auch so ein Riesen, also ihr müsst euch vorstellen, wenn man in der Halle drin steht, also wo die Roboter rumkurven, da kann man das auch schon sehen. Das ist so eine riesen Kunstinstallation, die man nicht fotografieren darf. Von einer Postkutsche, die sowieso gesprengt aussieht, wo alle Einzelteile von der Postkutsche so aufgehängt sind. Super geil sieht es aus. Also es ist schon stark auf Postwesen und Briefmarken und Briefe versenden. Gemünzt, aber dadurch auch wieder auch sehr weit von den ganzen Themen, ne? Mit Reisen, mit Länder, Postmarken in anderen Ländern, Briefmarken in anderen Ländern und also das war schon, man merkte schon, wenn man das eine Thema aufmacht, wie viele weitere Themen dann noch so dazukamen. Ja, also schönes Thema. Genau, deswegen ist die Post eigentlich oder auch die Postgeschichte ja so prädestiniert eigentlich auch so ein bisschen dafür, ne? Weil man, also keine Ahnung, wenn der jetzt einfach irgendwie so Tabula Rasa und sagst, was hat Kommunikation mit Reisen zu tun, dann musst du irgendwie erstmal schon so ein bisschen überlegen. Aber wenn es irgendwie wenn du sozusagen die Klammer der Post irgendwie da hast, dann wird da auf einmal ein Schuh draus. Ne? Und Briefe schreiben und Liebesbriefe und Freundschaftsbriefe und überhaupt, also es war schon auch dieses ganze Thema Briefe schreiben. Ne? Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt mit einer Schulklasse da durchgehe, da wird es schon die einen oder anderen gelangweilten Gesichter geben vielleicht, weil es so, was soll das jetzt? Und Briefkasten, sowas kenne ich gar nicht, wann verschicke ich schon mal einen Brief? Ne? Ja. Das musst du ja auch mal überlegen. Genau. Es ist schon sehr, sehr lange her, dass das wirklich viel Bedeutung hatte. Genau. Aber genau, und dann, ist das ganze Postwesen, ist da eine große Nummer natürlich bei. Aber eine ganz und darüber hinaus, Station. Ja, pass auf, ja, ich komme jetzt gerade, wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Aber ich lasse mich das noch ein bisschen einkleiden vielleicht. Ja, sag mal. Darüber hinaus ist natürlich das Briefe verschicken ein Teil der Kommunikation, aber natürlich wird in dem Museum, geht es auch viel um elektrische oder technische Kommunikation. Und da fängt das irgendwie alles an mit Zeigertelegrafie, der weiteren Dinge und natürlich auch der elektrischen Telegrafie. Und da saßen wir an einer Station, an einer Mitmachstation, wo man selber nämlich Morse telegrafieren durfte. Und Jörg ist jetzt ein ganz großer Morse-Spezialist. Ich übergebe das Wort an Martha. Behalte mir allerdings vor, das war nein, Quatsch, erzähl. Du hast ein Veto. Du wolltest drüber reden. Ja, ich habe mich total gefreut auf diese Station. Das ist so eine Station, da kann man selber Morsezeichen, eine Morse-Nachricht übermitteln. Und zwar ist das, müsst ihr euch vorstellen, habt ihr so einen kleinen Morse-Taster, also nur den Taster vor euch und dann einen Bildschirm und da wird sozusagen so getan, als müsstet ihr für 1000 Taler Kaffee bestellen. Müssen wir das nochmal erklären, was Morsen überhaupt ist? Morsen ist dieses sehr gut erklärt. Sehr gut, ne? Ja, genau. Audio-Medium, Podcast. Das schnell in Morsezeichen erklärt, hast du es gesagt? Ja, doch, ist mir bewusst, ja, aber sehr schnell das. Ich kann halt schnell morsen. Ja. Naja, auf jeden Fall habt ihr dann diesen Taster und ihr habt auf dem Bildschirm vor euch eben bitte 1000 Taler, für 1000 Taler Kaffee bestellen. Und das müsst ihr aber morsen. Und das muss dieser Satz muss telegrafiert werden. Genau, und dann habt ihr diese Punkte und Striche vor euch und ihr müsst kurze und lange Signale auf eurem Taster eintippen. Und ich habe ganze 43 Säcke Kaffee bestellt, weil je schneller du morst, desto mehr Säcke Kaffee kannst du bestellen. Und welcher Reihenfolge erzähle ich euch das jetzt? Wer von euch beiden, ja, du, wie viele Säcke bestellt? Ist dir selbst überlassen. Lehn also, mich entspannt ihr, zurück. Ihr könnt euch ja vorstellen, dass der Digitalexperte Matthias, also wenn ihr, also noch eine Qualifikation hat er nämlich mehr, wenn ihr ihn für eure vakante Stelle haben wollt, habt ihr auch einen ganz tollen Morse-Spezialisten. Er konnte nämlich über 80 Säcke Kaffee bestellen. 84 oder so. 84, ja. Ganz feinst. Er hat auch nur den feinsten Columbia-Kaffee bestellt. Ich muss mal gerade auf die Toilette gehen. Ja, Jörg hat so 8 Säcke geschafft. Ja, aber ey, da war wirklich ein Fehler im System. Ne, wirklich. Weil ich war bestimmt mal mindestens genauso schnell wie du, Martha. Also das kann doch nicht sein. Nee, das hast du auch kurz gesagt, Matthias. Jetzt fallen wir nicht in den Rücken. Da war die Leitung nach Südamerika, war da kurz irgendwie belegt oder so? Ich weiß auch nicht. Nee, das war irgendwie... Ja. Ja, das hat da habe ich abgelost, aber das Ding, also das Ding an sich, also dieser Morse-Telegraph, das war ja eigentlich schon ganz schön. Ich meine, der war auch sehr laut, ne? Irgendwie die Frau, die da so aufpasste, die ist dann, hat sich auch, glaube ich, in die letzte Ecke der Halle irgendwie verzogen, weil das immer so laut war. Gehörschutz aufgesetzt, Taucheranzug angezogen. Und aus dem Fenster gesprungen. Nee, aber das war sehr gut und ja. Also, wir haben auch was gespielt auch. So ein bisschen gespielt. Ja, wir haben eine Rohrpost. Rohrpost haben wir gespielt. Oh ja, die Rohrpost, ja. Das gibt es nämlich auch eine Rohrpost. Das ist tatsächlich eines der Dinge, glaube ich, an die sich die meisten Leute erinnern, wenn sie im Museum für Kommunikation waren. Die sagen immer, das ist das Museum, da kann man die Rohrpost verschicken. Und ja, irgendwie Rohrpost fand, also das übt aber auf mich auch so eine totale Faszination aus, diese Sache. Es gibt ja noch mehrere, keine Ahnung, ich glaube, Karstadt am Hermannplatz ist es zum Beispiel so. Durchs Haus dann. Genau, dass die Kassierer. Am Moritzplatz. Genau, und die haben auch eine Rohrpost. Und wenn man sich mal überlegt, dass irgendwie in Berlin halt einfach mal so ein echt komplexes Rohrpostsystem irgendwie hatte. Ne? Habe ich gelernt zum Beispiel heute, ja, dass genau, das erst in den 70ern eingestellt worden ist. Ja, genau. Dann ist das schon ganz cool und natürlich kann man das da dann auch wieder selber machen. Ne? Dann hat man irgendwie eine Station, wo man irgendwie eine Nachricht schreiben kann, dann tut man die da in den Panöppel, in dieses Dingsi, wie heißt das? In so eine Röhre? In so ein Rohr? Naja, aber in diese Patrone halt. Ja, in so eine Röhre. Und Postpatrone. Genau. Und dann geht das in dieses Rohr und dann macht man die Klappe zu, drückt auf den Knopf und dann kommt da so Druckluft, ne? Und durch diese Druckluft wird dann sozusagen diese Patrone. Schießt die dann so hoch. Irgendwie so in Spiralen haben die das dann so gebaut, ne? Dieses Hands-on auch sehr zur Station 2. Ja. Ich finde ja, darf ich das an dieser Stelle sagen? Was denn? Dass es immer mal wieder so sehr künstlerisch alles ist. Also es sind immer mal wieder, also ganz davon abgesehen, dass da auch Gemälde hängen und Skulpturen stehen und sowas, die irgendwas mit Kommunikation zu tun haben, ist immer ein bisschen so ein Ansatz, da irgendwas künstlerisch zu machen. Also wie diese Postkutsche, ne, die da so gesprengt da hängt oder auch diese Rohrpost, dass die so in so drei Spiralen so geht. Ich finde, die haben was sehr Ästhetisches mit ihrer Ausstellung. Ja, das meintest du ja schon, wir wissen nicht so ganz genau, wie alt die Ausstellung ist, aber ich finde, in vielen von diesen Stationen und so weiter ist sie sehr gut gealtert, in Anführungszeichen, weil man manchmal auch so merkt, so, das sind halt irgendwie Leute, die haben sich da wirklich irgendwie einen Kopf gemacht, ne? Und es funktioniert auch nach wie vor noch irgendwie ziemlich gut. Ja. Genau. Und dann latscht man da irgendwie so ein bisschen weiter und ihr hattet ja schon gerade gesagt, ne, es geht halt auch viel um die Technik der Kommunikation. Und irgendwie da hat mich dann, das ist glaube ich auch schon immer so ein Kritikpunkt am Kommunikationsmuseum in Berlin zumindest gewesen, dann geht es natürlich auch irgendwie um elektronische Kommunikation, dann wird irgendwie auch so auf die Erfindung des Computers irgendwie rekurriert oder wird darauf eingegangen, aber das... Also das fand ich so am unzusammenhängendsten. Ja, das also, fetzt ja nicht. Weil man so auf der einen, man kommt dann wieder in diesen Vitrinenbereich quasi und auf der einen Seite, also es ist eine Vitrine, die Vitrinen, an die man komplett rumgehen kann. Auf der einen Seite ist dann irgendwie, gibt's was zum Computer und auf der anderen Seite, wenn ich mich recht erinnere, ist dann das Computerspiel irgendwie schon da. Computerkultur oder sowas. Computerkultur und das wird aber alles so ganz kurz und irgendwie schlaglichtartig irgendwie so abgehandelt, ohne, ja, da fehlte mir dann wieder auch so diese Verbindung. Es können ja ruhig Inseln sein, Martha, was du gerade meintest, ne? Aber dass man halt, also eine Inselhopping-Hilfe bräuchte man da. Das ist ein bisschen so, wie diese Dauerausstellung anfängt, so hört sie halt auch irgendwie auf, finde ich. Also ich meine, das ist die gleiche Art Vitrine, die dann da auch wieder steht und so weiter. Und man merkt halt wirklich so, man wird abgeholt, also die Ausstellung fängt irgendwie an, einzelne Vitrinen, dann kommt das große Thema Post. Ja. So, da merkt man, da ist die Stärke der Sammlung wahrscheinlich auch mit den ganzen Briefen, den ganzen Sachen. Ja, total. Und dann schiebt sich das alles wieder zusammen, dann werden noch so ein paar Themen in kurzen Vitrinen abgearbeitet und dann fällt man so raus aus der Ausstellung. Also es ist auch nicht so, dass man jetzt irgendwie denkt so, also man bekommt nicht nochmal so einen Denkanstoß, so was heißt jetzt Kommunikation für uns jetzt heute und so weiter. Es ist auch keine Explosion dann mehr am Ende. Nee. Da hat irgendwie Tim Berners-Lee das World Wide Web erfunden und dann ist irgendwie Schluss. Ja. Irgendwie so. Seitdem ist auch nichts mehr passiert eigentlich. Ja, genau. Ja gut, der E-Postbrief noch. Ne? das große Ereignis. Packstation auf E-Post. Ja, genau. Ja, und dann kommt man aus dieser... Naja, es gibt noch diese Twitter-Wand. Das von 2019 mit einem Video. Ja, so ein Aufnahme von 2019. Ihr fandet das echt alles lame, ne, am Ende. Ja, ich hatte es mich jetzt auch nicht so... Also vielleicht muss man nochmal darauf hinweisen, dass es, Entschuldigung, Martha, dass ich unterbrochen habe, nochmal darauf hinweisen, dass also so diese ganze Frage der technischen Kommunikation ja vor allen Dingen auch in Frankfurt, also im Museum für Kommunikation in Frankfurt in einer sehr großen Ausstellung, also der nochmal viel mehr Raum gegeben wird. Ne? Ja. Also von daher muss man vielleicht auch dann sagen, weiß ich nicht, ob das so ist, dass halt diese drei Standorte, Nürnberg, Frankfurt, Berlin, halt einfach unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Ne? Das könnte ja so eine Postkutschenfahrt da von Nürnberg, Berlin machen. Das ist sicherlich auch so. Aber ich würde aber trotzdem irgendwie sagen, also wenn man da schon irgendwie so Themen irgendwie anspricht, also gerade mich, also wo Matthias vielleicht der antike Fan bin ich irgendwie so der Internet-Fan. Also mich hat das gar nicht irgendwie so richtig interessiert, was da so, also nicht interessiert ist das falsche Wort, aber mich hat das irgendwie nicht bedient. So abgeholt. Ja, genau. Ja. Aber dafür war die Sonderausstellung sehr, sehr schön, fand ich, und sehr modern und sehr da läuft gerade noch eine Sonderausstellung. Ja, ne? Wie hieß die nochmal? You heißt die Sonderausstellung. Like, es geht um Freundschaft in anderen Formen. Und ich habe sie am Anfang schon angesprochen. Das ist tatsächlich, glaube ich, eine Stärke des Museums für Kommunikation, also in dieser Konstellation aus den drei Museen, dass da wirklich Sonderausstellungen konzipiert werden, die dann auch so gebaut werden, dass sie wandern können von einem Haus zum anderen. Ich habe da schon verschiedene Ausstellungen gesehen, auch mal zur Nacht habe ich eine gesehen. Das war wirklich, das ist total cool und auch modern. Und die hast du im Marder in Herford gesehen. Da ging es auch um Nacht. Tatsächlich, schöne Grüße. Ja. Aber also so zu einzelnen Themen und so, das finde ich, ich finde auch das Thema Freundschaft ist ein schönes Thema. Martha und ich haben ein bisschen uns mokiert über das Ausstellungsplakat. Ja, das Ausstellungsplakat, das fand ich jetzt gar nicht so ansprechend. Dann war ich in dieser Ausstellung und ich war von Anfang an so begeistert. Die ganze Haptik, das ist alles aus so Holz. Das ist was Nachhaltiges. Es fühlt sich auf jeden Fall so an. Es ist alles aus Holz und alles so schön gebaut und dann so schöne Sofas und tolle Musik an den Sofas. Ich habe gleich da ein kleines Nickerchen gemacht. Ja. Und überhaupt der Aufbau, dass man so abgeholt wurde von wegen, was findest du selber, also was denkst du selber, was ist Freundschaft und so, dass man so ein bisschen so diesen Einführung hat, dann auch unterschiedlichste, hier politische Freundschaft, religiös, pipapo. Ich fand es eine sehr emotionale Ausstellung und sehr ansprechend, von den Objekten super. Also ich fand auch vom Ausstellungsbau fand ich es auch super, weil, also es war jetzt nicht der, also gut, war jetzt eine Sonderausstellung, aber es war jetzt irgendwie nicht so der geleckte Ausstellungsbau, sondern das war halt einfach irgendwie mal so amateurhaft professionell. Es war sehr professionell. Amateurhaft. Das finde ich einfach so nicht Holz, also nicht so geleckt, meinst du? Nur weil es nicht oder, sorry, lass mich kurz das nochmal anders formulieren. Also es war nicht amateurhaft. Genau, also es war es war viel aus, oder alles war irgendwie aus Holz zusammen geschreinert, und die hatten halt irgendwie viele Nischen, viele Klappen, die haben da einfach ganz viele, sagen wir mal, unterschiedliche Konfigurationen sich ausgedacht, wie man irgendwie die Inhalte und die Objekte präsentieren kann. Und das war aber halt alles einfach diese Tischlerplatte, ne, die man irgendwie im Baumarkt bekommt. Ja. So. Das meine ich halt. Also es ist halt irgendwie schnell zusammengeschreinert worden, nehme ich mal an, ja. Aber es war halt irgendwie so quirlig und so unterschiedlich und so, also ja, ich wollte einfach nur unterstreichen, also der Ausstellungsbau war halt einfach, hat mir super gut gefallen. Ja, mir auch. Ich finde, so Ausstellungen sollten viel mehr so sein. Oft sehen Ausstellungen auch Sonderausstellungen, auch so wirklich nur für ein paar Monate Ausstellungen, sehen so wahnsinnig, alles ist lackiert, alles ist Hochglanz, alles ist so, weiß nicht, so sehr Hochglanz magazinmäßig aus, und dadurch verliert oft auch dieser, das ist so ein Charakter von... So ein bisschen Do-it-yourself, ja, genau. Charakteristik. Ein Museum, ne? Für Kapitalismus hat das halt so wirklich Do-it-yourself gemacht. Und da war es ja, halt professionell Do-it-yourself, und so, das hat mich total abgeholt, und ich, ja, leider ist die Ausstellung jetzt nicht mehr so lange, aber ich hoffe, dass sie noch neue, so coole Sonderausstellungen machen. Vielleicht, was ich ja noch fragen würde an der Stelle, vielleicht um den Bogen auch so ein bisschen zum Anfang nochmal zu schlagen, wie gesagt, wir waren ja auch durchgängig mit Maske irgendwie da drin unterwegs. Es war nicht viel, also wirklich nicht viel los in der Ausstellung. Aber was mir in der Sonderausstellung wieder aufgefallen ist, weil Jörg gerade meint, es gab so viele Sachen, die man irgendwie machen konnte mit Aufmachen und Zumachen und Schränke hier und da. Es gibt so einen Bereich, da waren dann wie so Spinte. Waren halt alle offen. Ja. Damit die Leute nicht hingehen und alles immer antatschen und auf und zumachen. Und es gab am Ende der Ausstellung eigentlich auch so eine kleine Kabine, wo so ein Fotoautomat, wo man quasi mit seinen Freunden, mit denen man da ist, ein Foto machen kann. Und das bleibt dann in der Ausstellung. Also super cool. Und da ist mir aufgefallen, wie viel dann von diesen schönen Ideen halt jetzt durch Corona leider so ein bisschen wegbleiben. Oder halt auch allein dieses Entdeckende, dieses, ich mache eine Schublade auf, ich mache einen Schrank auf, ne? So, das fällt halt alles weg. Ich hat mich jetzt nur zum Teil gestört, weil ich jetzt nicht dieser Schubladen-Fan bin in Ausstellungen. Aber es trotzdem irgendwie ist mir das aufgefallen. Ja. Ja, überhaupt. Also ich finde, ich möchte das nochmal betonen, das Museum für Kommunikation hat irgendwie ein ganz schönes Gespür für so eine künstlerische, ästhetische Qualität. Als Jörg und ich da ankamen und unsere Fahrräder angeschlossen haben, lief schon irgendwie Musik. Ja, draußen also auf der Straße. Draußen, ne? Auf der Straße haben die so Lautsprecher, dass du an den Fahrradständer irgendwie hast, so Musik laufen, und du drehst dich so um und denkst so, hä, wer hat hier jetzt eine Bluetooth-Box oder was an? Ja. Aber nein, das ist das Museum, was irgendwie dich so empfängt mit Musik, und ich bin total der Fan. Ja. Tut mir leid. War das jetzt schon ein Fazit? Ja, so ein bisschen schon. Also geht dahin. Ich finde, es ist für jedes Alter was. Ich finde, es ist für jedes für jedes Kommunikation hat holt einen einfach überall ab. Und doch, ich bin schon ein Fan davon. Ja, ein tolles Museum. Ja, ich finde das Museum für Kommunikation. Es war super kurzweilig. Auch gut. fertig. So, genau. Richtig aus noch. Ich finde das auch gut, und ich kann da auch empfehlen, hinzugehen. Also jetzt die kleinen, sagen wir mal, Kritiken, die oder auch größeren Kritiken, die wir jetzt abgelassen haben. Das ist ja auch wieder so eine Museumsperspektive. So. Genau. Was mir, glaube ich, am besten gefallen hat, war tatsächlich irgendwie der Keller und dieses Science-Fiction-haftig. Nee, aber halt, es war halt auch so dunkel und so kalt, und es war irgendwie so, als würde man so eine andere Welt betreten. Das fand ich schon irgendwie ganz, also das hat auf mich am meisten Eindruck gemacht. So, und genau, und es gibt da auf jeden Fall super viel Zeug zu entdecken, und ich glaube, dass das Kommunikationsmuseum auch, was Veranstaltungen zum Beispiel anbelangt, halt einfach auch ganz weit vorne irgendwie mitspielt. Also die haben immer unglaublich viel interessantes Zeug am Laufen, jetzt gerade wahrscheinlich momentan nicht so dicke, aber also ich war da auch irgendwie schon oft zu irgendwie Vorträgen oder sonstigen Veranstaltungen. Also ja, es ist echt ein guter Ort, und geht dahin, Leute. Also zu meinem Fazit so ein bisschen noch, also ich war da jetzt auch schon, was weiß ich, wie oft, glaube ich, also einfach teilweise so mit Leuten irgendwie durchzulaufen, aber auch wegen diesen Veranstaltungen, die Jörg gesagt hat. Oder auf einen Rave mal gehen. Genau, super Raving. Haben die da auch mal, und so manchmal. Genau. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich da hingehe, gehe ich nicht ins Museum für Kommunikation wegen der Dauerausstellung. Ich finde, die plätschert so ein bisschen vor sich hin, ist ganz nett, da sind schöne Sachen dabei. Es reißt mich nicht vom Hocker. Ich finde, diese Schatzkammer wirklich super. Da freue ich mich jedes Mal drauf, wenn ich da reingehen kann. Und ich kann tatsächlich, also alle Sonderausstellungen, die es da gibt, kann ich durch die Bank empfehlen. Wenn es da eine gibt, schaut euch die an. Das lohnt sich auf jeden Fall immer. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Und ganz allgemein gesprochen nochmal, dieses Gebäude ist, glaube ich, eines der coolsten Gebäude in Berlin. Ja. Also eines der schönsten alten Gebäude. Irgendwie auch, glaube ich, stark zerstört, wieder hergerichtet worden und so weiter. Sieht super toll aus. Ja. Also alleine für diesen Innenhof, um zum Gucken und so ein bisschen rumschlendern einfach darin, lohnt sich das auf jeden Fall. Also geht da hin, wenn ihr irgendwie in Berlin seid. Das ist ein wirklich schönes Museum einfach. Fühlt man sich echt wohl, finde ich auch, ne, in diesem Gebäude. Ja, ja. Vielleicht eine Sache noch, vielleicht. Wir haben mit einer Kollegin dort auch gesprochen, die dort saß und irgendwie beschäftigt war und ein Kinderprogramm gemacht hat. Es war wirklich nicht viel los. Schöne Grüße an dieser Stelle nochmal, es war ein sehr nettes Gespräch und deswegen auch nutzt die Gelegenheit, wenn ihr irgendwie Zeit habt, wenn ihr Kids habt. Da gibt es auch Ferienprogramme, die ihr irgendwie besuchen könnt. Mhm. Schaut da mal vorbei. Yes. Dann haben wir jetzt mal über das Museum für Kommunikation gesprochen. Ding, ding, jetzt kommt die nächste Kapitelmarke. Jetzt, Klick, Kapitelmarke. Jetzt weiß ich gar nicht, was kommt. Nicht? Nö. Jetzt kommt der wichtigste Teil. Ach so. Ja. Das ist der Teil, wo ihr gefragt seid. Nein, ja genau. Wir versuchen wie das hier. Wie kommunizieren wir denn miteinander? Genau, ihr und wir und zusammen. Ja. Es ist ja so, wir versuchen hier einmal im Monat eigentlich irgendwie eine Folge rauszubringen und bisher klappt das ganz gut. Ich bin sehr zufrieden mit uns. Yeah. Wenn euch das hier gefällt, was wir hier machen, also wenn euch das interessiert, ihr irgendwie da was Spannendes für euch mit rauszieht, dann gibt es eigentlich zwei tolle Möglichkeiten. Das ist einfach der einfachste Weg, wie ihr uns auch ein bisschen unterstützen könnt dabei. Das eine ist, kommuniziert mit uns und zwar eben bei Twitter zum Beispiel als Museumbugcast sind wir da zu finden oder auf unserer Website museumbug.net, da könnt ihr uns was schreiben, eure Meinung sagen, Museen vorschlagen, die wir mal gehen sollen oder uns auch gerne einladen, wir kommen gerne auch mal vorbei. Ja. Und das andere ist, wie gesagt, eigentlich der einfachste Weg, wie ihr uns was Gutes tun könnt, ist zum Beispiel bei Apple Podcasts einfach 2-3 Sätze zu schreiben zu unserem Podcast und uns eine nette Bewertung irgendwie abzugeben, das hilft uns irgendwie weiter, um das so ein bisschen hier in die breite Museumsszene zu tragen. In die Community, ne? Und natürlich auch genau, also wenn ihr so Rezensionen macht oder so auch aufs freien Stücken einfach irgendwo mal schreibt oder sagt, so Museumbug finde ich gut oder so, dann könnt ihr auch den Status des Premium-Hörerin oder des Premium-Hörers erreichen. Gibt es bisher nur eine einzige Person, die das bisher erreicht hat. Also auch wenn ihr das mal irgendwie macht, schickt uns da einfach kurz einen kleinen Beweis oder so, eine Fotokopie oder ein Fax oder so. Brieftaube. Genau, und dann von dem Status, kann man auch eigentlich ganz gut von leben, wenn man. Genau. Und wenn ihr zwischen den Folgen noch ein bisschen was lesen wollt von uns oder auch mal sehen wollt, wie das so aussieht, wenn wir in den Museen sind, da gibt es nämlich auch immer nette Bilder, dann könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren, auch auf museumbug.com. Ja, der schöne Newsletter. Sollen wir noch irgendwas sagen über unser Geheimprojekt nächstes Jahr, Geheimaktion, oder ist das noch geheim? Nö, können wir schon ein bisschen anteasern. Ja, sollen wir das schon mal ein bisschen anteasern? Also meine, das ist ja noch über ein Jahr weg. Was ist denn nächstes Jahr? Ja, das ist ach so. Mathe hat das sogar nicht auf. Du wirst noch aufgetauscht bis dahin. Jetzt kommt es raus. Mein Gott. Ich meine jetzt gar nicht, du bist das Herz dieses ganzen. Ja, Martha, ich hab mir ja sogar ist das Herz und Matthias ist der Kopf und ich bin der Marc. Mein du bist erster, der Muscle. Mein erster Eintrag für 2021. Ja. Genau, dann könnt ihr nämlich The Real Martha auch mal live erleben, wenn ihr wollt. genau, denn Jörg, du möchtest das ankündigen. Du was? Hast das nein, mach du das. Du kannst es am besten. Du bist hier der Kommunikationsmann. Okay, dann, genau, wenn ihr nämlich denkt, Podcast, so wie die das machen, das kann ich auch. dann könnt ihr das rausfinden. Das stimmt. Genau, es ist sehr wahrscheinlich und ihr könnt das rausfinden und dann gemeinsam mit uns nämlich, denn wir werden nächstes Jahr zusammen mit der Bundesakademie für Weiterbildung in Wolfenbüttel einen Workshop anbieten zum Thema Podcasting, vor allem für Museen eben. Das heißt, wenn ihr gucken wollt, wie könnt ihr einen Podcast entwickeln für euer Haus? Macht das überhaupt Sinn? Wie geht das technisch? Eine Einführung haben wollt? Genau, wir planen das gerade alles und das wird nächstes Jahr stattfinden. Und ihr findet demnächst dann auch alle Infos dazu auf der Webseite. Genau, es wird auf jeden Fall viel getrunken. Das kann man vielleicht schon mal verraten. Genau. Ja, das gehört natürlich dazu. Das ist unser Geheimtipp. Ja. Ah, jetzt haben wir schon verraten. Gerüchte halber kann man das sehr gut in Wolfenbüttel. Trance-Zustände. Was? Das kann man sehr gut in Wolfenbüttel. Ah ja, habe ich mir sagen lassen. Ja, das ist auch anonym. Das finde ich ja schon mal gut. Für den anonymen Mann. Genau. Ich habe gesagt, genau. Ja, gut, aber das ist ja noch ein bisschen hin, aber das haben wir jetzt mal auch mal in die Pipeline geschoben, ne? In die lange. Das gut, dann, ja. Ja, oder? Das war das dann ja, so genug kommuniziert für heute, ja, würde ich sagen. Haben wir noch eigentlich was vor? Habt ihr noch was vor jetzt oder wollen wir noch reintrinken gehen? Mal gucken. Ja, gehen wir noch. Ja, gehen wir noch. Auf Tempelhof verfällt. Wir müssen ja schon die nächste Folge dann auch planen. Ich denke, auch schon. Oh ja, die müssen wir noch planen. Dann lass uns noch ein kleines Planungsgelage machen. Ein Planungsgetränk. Ja. Genau. Wir planen ein bisschen, ihr plant auch, und zwar uns zu abonnieren. Genau, das war der Museumspark, der lauschigste und ein bisschen angeschickertste aller Museumspodcast mit Martha und Jörg und ihr, dem Matthias. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.